Stress und Hektik. Wir sind immer noch da und ihr verkommt auf der Straße wie eine Crack, Bitch. Ihr seid echt heftig, voll verbrannt und hässlich. Wir sind dope, doper noch als Koks, Cannabis und Essel. 2011 wird unser Jahr, schaut mal her, wir sind noch da. Kippen Gras, bitten Bars, hinten Glas, Punkt, das war's. Ich muss schon sagen, es sieht gut aus von hier oben. Die Idioten wird verboten, mein Sound liegt regungslos am Boden. Liegt im Koma, letzter Atemzug. Zack, das war's, um eins klarzustellen. Ich bin der Boss im Game wie Pablo Escobar. Bin kein Thronenboss, nur ein Writer aus dem Herz. Wenn ich was aufs Paper schreibe, meine ich diese Scheiße ernst. Also glaubt mir, wenn ich sag, 2011 sind wir am Start. Die Flow ist ein K.U., das wird unser Jahr. 2011, was ist hier los? K zu dem O und die Floristen für die Hose. Für die ganze Hip-Hop-Szene, weil es sonst nichts geht, pumpen wir euch dicke Tracks auf, dass die Erde wieder bebt. Hip-Hop wieder lebt, setzen wir euch neue Meilensteine. Meine Crews im Freundeskreis, mit genau oder breite Seite. Rotschild, Jakob, K.I.Z., A.I.D.S. Die Floristen kommen jetzt dazu und machen dicken Stress. Auch ohne dick im Studio und Money auf der Bank. Kommen wir mit tighten Skills und stecken Opfer-Crews in Brand. 2011, yo, uns drei gefällt. Doch du dummer Penner bist zu Recht von unserem Brand entstellt. Uns doch egal, von mir aus brennt du noch ne kleine Weile. Wir checken Papier. Über deiner Leiche. Ich weiß, ihr erwartet etwas Großes. Darum bleiben wir und passen weiter an den Strophen. Wir reden oft das Gleiche, aber drauf geschissen, denn wir machen das so kreativ, Picasso gleich Floristen. Die Szene tut mir wirklich leid, darum spittet euch um sehr tighte Flows ins Mic. 2011 wird legendär wie die 12-10er von Technics. Die Floristen sind am Start und bringen euch die neuen Rappers. Das ist unser Jahr, ist schon klar. Wieder mal voll am Start mit dem Bars akkurat. Also Junge, check das mal. Check den Shit, der brennt wie Alkohol in Fleischwunden. Beat und Text sind wie Mumien, gut verbunden. Deshalb lasst uns unsere Scheiße spitten. Ja, wir sind die drei Verrückten, die Wack MCs in die Versenkung schicken und mit Blumen schmücken. Denn dann seid ihr bloßgestellt und aufgelöst in Pause Drops. Wir werden gefeiert und kassieren ohne Pause Drops. So läuft der Hase, sagt der Fuchs und sieht dabei beschissen aus. Kein Dramas, diese Line jetzt voll. Ich bin da einfach, die muss drauf. Denn auch wenn der schon crazy klingt und auch nicht immer Sinn ergibt, hat's was in Poesie wie eine Fabel oder ein Limerick. Und die Moral von der Geschichte, Junge, dreimal darfst du leg dich nicht mit den Floristen an, sonst kannst du was erwarten. Ey, du wirst Kommentare schreiben, ja, dann kommentiere. Aber wenn du es zu weit treibst, ja, dann kommentiere. Muskelpakete und du stirbst vor Schreck. Die Anzahl deiner Schädelbrüche wird komplex. Der Typ, der deine Torso von den Gliedern trennt, schmeißt die Teile in Boutiquen und du liegst im Trend. Hast du das kapiert, war das dir zu hoch? Du bist auf Partys eingeladen und probierst zu flowen. Gut, denn alle Bitches merken da, wie doof du bist. Was hat dir dein Parfum von Davidoff genützt? Nix, also blickst, dass die Chicks dich nicht sehen. Und dann wickst auf die Pics mit den Dicks, du bist gay. Loser gebracht, denn die Hooks und die Texte sind gut überdacht, so wie Luxuspaläste. Und ich rap zu sick, obwohl alleine eine Zeile von dem Text dich fickt.